Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona, Contrabanda. Ungewissheit, Angst, Bedrohung, Weltuntergangsstimmung, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand. Nichts ist, wie es war. Ausgangssperre, neunter Tag. Confinamiento, Día Nuevo. Verflogen ist der fröhliche Lärm in den Straßen, das Lachen der jungen Leute auf den Terrassen, der Klang der Musik auf den Plätzen, das bunte Gewoge der Menschenmenge auf den Ramblas. Barcelona Dead City Blues. Die Party ist vorbei. Durch die Straßen weht der Wind der Einsamkeit. Neben der Klimakatastrophe, dem Ressourcenausverkauf, dem Schmelzen der Polkappen und all den Finanzmarktkrisen, den Waldbränden in Australien und Brasilien, den Sturmfluten an den Küsten, der Heuschreckenplage in Afrika, hat eine weitere Plage die Menschheit im Griff. Die Coronavirus-Seuche, die gefürchtete Pandemie. Jetzt ist sie da. Und niemand oder so gut wie niemand kann sich ihr entziehen. Confinamiento. Barcelona, unsere geliebt gehasste Fun City, befindet sich im Belagerungszustand. Es herrscht eine strenge Ausgangssperre. In diesen Zeiten bekommt das Radio wieder eine neue Bedeutung oder seine alte Bedeutung zurück. Es durchbricht mit seinen Ultrakurzwellen Sperren, überwindet Grenzen und Ausgangsverbote, bringt Stimmen, Musik und Klänge zu den Menschen, die in ihren Wohnungen eingesperrt sind. Hier sind wir, die Leute von Contrabanda, um ihnen Mut zu machen und vielleicht auch eine gehörige Portion Zuversicht einzuflößen. Über den Äther. Hier ist Niemandsland bei Contrabanda FM. In schwierigen Zeiten mit unserer Botschaft. Menschenfreundschaft, Völkerfreundschaft, Solidarität, von Haus zu Haus, von Mensch zu Mensch, von Straße zu Straße, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Willkommen, es ist Montag, der 23. April 2020. Am Mikrofon und an der Technik, wie immer, Detlef Jeskatz. Das Coronavirus trifft Spanien hart. Obwohl bereits weitreichende Einschränkungen gelten, ist keine Besserung der Lage in Sicht. Im Krankenhaus entscheidet das Lebensalter, welche Patienten noch beatmet werden. In der Nacht zum Sonntag kamen die ersten Patienten. Wie zu einem Appell haben Soldaten die Betten in den Hallen der Madrider Messe kerzengerade aufgereiht. Vor wenigen Wochen drängten sich dort noch die Menschen an den Ständen Chinas und Italiens während der Tourismusmesse Fitur. Im vergangenen Dezember versuchte die UN-Klimakonferenz, in den Betonbauten die Welt zu retten, in denen seit Freitag fieberhaft das größte Notlazarett in Spanien entsteht. Bis zu 5000 Krankenlager werden es am Ende sein. Gemeinsam und einsam zugleich werden in den Hallen hunderte Patienten nebeneinander um ihr Leben kämpfen. Der Sicherheitsabstand zwischen den Betten ist zu groß für ein tröstendes Gespräch. Spanien hat neben Italien in Europa die schärfsten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit verhängt. Seit einer Woche dürfen die meisten Menschen nur noch vor die Tür, um allein zum Einkaufen oder zum Arzt zu gehen. Spaziergänge und alle anderen Aktivitäten im Freien sind verboten. Dinge sind die Götter noch schön. Wem gehört der Himmel? Wer wird nie untergehen? Wer hat wen gefangen? Wer klebt noch fest im Netz? Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. Davon geht die Welt nicht unter, dass man sie zerstört. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para discutir wichtige Beiträge leisten können. Mit ihnen stehen wir immer in Kontakt. Unsere politischen Maßnahmen richten wir an den Empfehlungen dieser Fachleute aus. Das ist ganz wichtig, das müssen wir tun. Wir müssen sie natürlich auch in die Lage versetzen, möglichst schnell dafür Sorge zu tragen, dass Impfstoffe entwickelt werden können und Medikamente hergestellt werden können. Aber das wird dauern. Und deshalb müssen wir unser Verhalten koordinieren. Die Bundesregierung arbeitet an der Aufgabe, ganz eng zusammen mit den Bundesländern und den Kommunen. Von Verantwortlichkeiten hat jede Ebene unseres föderalen Staates. Die Bundesregierung hat ihre Arbeitsstrukturen geändert. Es wird von jetzt an ein Kabinettausschuss geben. Un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución. Para enfrentar crisis tan extraordinarias, la emergencia sanitaria y social dada por el coronavirus, crea circunstancias extraordinarias como las que la ley sobre la para dotar al gobierno de España de recursos legales. Das neue Virus, das weltweit Angst verbreitet. Es gehört zur Familie der Coronaviren. Eine Familie mit vielen Mitgliedern, von denen die meisten nur bei Tieren regelmäßig trifft. Den Menschen treffen einige harmlose Varianten, dass wir von Montag an schwer krank machen können. Die Viren sehen aus, als ob sie einen Kranz, eine Corona, so wie diese. Auch den Kontakt zu den Landkreisen und den Oberbürgermeistern in unserem Lande werden wir in endemisch auch hier in Deutschland machen. Symptomatisch Husten, Schnupfen, Heiserkeit, eben Erkältungskrankheit. Und dieses Coronavirus macht nunmehr eine Lungenentzündung. Diese Art von Coronaviren haben wir hier bei uns in Deutschland eigentlich nicht. Normalerweise leben Coronaviren in Fledermäusen. Doch einige haben den Wechsel auf ein anderes Tier geschafft. So war es bei SARS vermutlich eine Schleichkatze. Bei MERS ein Kamel und beim neuen Coronavirus vermuten einige Wissenschaftler, könnte es eine Schlange sein. Ein neuer Virustyp ist entstanden und konnte Menschen infizieren. Ein neues Virus, auf das unser Immunsystem nicht vorbereitet ist. Vor 17 Jahren sorgte eine andere Variante des Coronavirus für die SARS-Pandemie. Ihr fielen weltweit fast 800 Menschen zum Opfer. In Deutschland waren 9 Menschen infiziert. Gestorben ist davon keiner. Der Vorteil heute: für das neue Coronavirus gibt es einen sicheren Test. Virologen an der Charité in Berlin haben ihn in nur wenigen Tagen entwickelt. Das deutsche Know-how ist weltweit im Einsatz und hilft, Erkrankte schnell zu isolieren. Inzwischen nennen einige Wissenschaftler das neue Virus SARS-2. Weil es dem damaligen Virus ähnlich ist, auch was den Verbreitungsweg angeht. Es ist wahrscheinlich eine Tröpfcheninfektion. Was man weiß, das ist wie das ehemalige SARS-Virus wahrscheinlich in der tiefen Lunge sich vermehrt. Das heißt, es muss von der tiefen Lunge auf einen anderen Menschen auch wieder in die tiefe Lunge gelangen. Von daher ist es schwieriger übertragbar als die klassische Grippe. Vor allem bei immungeschwächten Menschen kann das Virus eine Lungenentzündung auslösen. Im Moment vermuten die Wissenschaftler, dass die Viren sich an einzelne Zellen tief unten in der Lunge anheften und diese auch abtöten können. Deutsche Krankenhäuser sind mit Infektionszimmern auf das Virus vorbereitet. Seit der ersten SARS-Epidemie 2003 werden die Abläufe regelmäßig geprobt. Ein neuer Virustyp Bilder ist entstanden. China konnte Menschen infizieren. Wahrscheinlich nicht geben. Die Bilder, die wir aus China sehen, wo Personal vollständig eingepackt ist, werden wir zunächst hier nicht so realisieren, weil wir dort einen Massenanfall haben und wir im Moment bei uns davon ausgehen, dass es sich um Einzelfälle handelt, die wir sehr gut in der Struktur von Einzelzimmern, wie sie uns zur Verfügung stehen, isolieren können. Ein neuer Virustyp ist entstanden und konnte Menschen infizieren. Ein neues Virus, auf das unser System nicht vorbereitet El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestra Constitución. We're at war, in a true sense of war. And we're fighting an invisible enemy. The coronavirus. You know that, right? Coronavirus. La radio es vida. Niemand's Land. 91.4 FM. Contrabanda en Barcelona. Das Radio ist Leben. Der Schäfer hat Wölfe gehört, Wölfe mitten im Mai. Zwar nur zwei, doch der Schäfer, der schwört. Sie hätten zusammen das Fraßlied geheult, das aus früherer Zeit. Und er schreit, und sein Hut ist verbeult. Schreit rasch, holt die Sensen, sonst ist es zu spät. Schlagt sie tot, noch ehe der Hahn dreimal kräht. Doch wer hört schon auf einen alten Hut und ist auf der Hut und ist auf der Hut? August der Schäfer wird nie mehr gesehen, nur sein alter Hut voller Blut schwamm im Bach. Circa 10 hat dann später das Dorfhexenkind nachts im Steinbruch entdeckt, blutbefleckt und die Schnauzen im Wind. Dem Kind hat die Mutter den Mund zugehext, hat geflüstert, bist still oder du verreckst. Wer den bösen Wolf nicht vergisst, mein Kind, bleibt immer ein Kind, bleibt immer ein Kind.

Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 155. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. Es por la España. Am 4. Juli 1937 trat der zweite internationale Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur in Valencias Ayuntamiento zusammen, der großen Stadthalle an der Plaza de Emilio Castelar. Der erste Kongress hatte zwei Jahre zuvor in Paris stattgefunden. Ministerpräsident Juan Negrín und der ehemalige, erst kürzlich abgelöste Außenminister Álvarez del Bayo hielten die Begrüßungsreden. Unter den Delegierten waren auch André Malraux, Steven Spender, Ilja Ehrenburg, José Bergamin, Anna Segers, Malcolm Cowley, Pablo Neruda, Tristan Tzara, Alexis Tolstoi. Insgesamt 200 Schriftsteller aus 26 Ländern. Ernest Hemingway, der in New York die Arbeit an The Spanish Earth fertigstellen musste, ließ per Telegramm sein Bedauern übermitteln. Er plante, im August wieder nach Spanien zu kommen. Bis dahin schickte er kameradschaftliche Grüße. Einige der Anwesenden, denen aufgrund des Nicht-Einmischungspakts ein Visum verweigert worden war, hatten das Land mit gefälschten Pässen oder auf Schmugglerpfaden über die Pyrenäen betreten. Alle waren zusammengekommen, um ihre Solidarität mit der Spanischen Republik zu demonstrieren und die Rolle des Schriftstellers in diesen gefährlichen, schwierigen Zeiten zu diskutieren. Einige hatten auch noch ein weiteres Ziel, wenn das auch nicht offen ausgesprochen wurde. André Gide sollte auf die schwarze Liste gesetzt werden, wegen seines treulosen Buchs »Retour de l'Urss«, zurück aus der Sowjetunion, das es gewagt hatte, darauf hinzuweisen, dass im Arbeiterparadies Sowjetunion durchaus nicht alles zum Besten stand. Neben dem Trotzkismus wurde jede Abweichung von Stalins Parteilinie als Verrat verurteilt, denn die Linken begannen Fragen zu stellen angesichts der Säuberungsaktionen und Schauprozesse, die in Moskau durchgeführt wurden, von der Auflösung der PUM in Katalonien ganz zu schweigen. Michail Koltsow hielt die Grundsatzrede zu diesem heiklen Problem. Er war im Juni aus Russland und von seinen Unterredungen mit Stalin zurückgekehrt und brandmarkte Gides Buch nun als dreckige Verleumdung. Und er fuhr fort. Es gibt Leute, die sich fragen, warum wir, die Sowjetunion, die entschlossenen, erbarmungslosen Maßnahmen unserer Regierung gegen Verräter, Spione und Feinde des Volkes unterstützen. Warum wir uns zurückhalten und dazu einfach schweigen. Warum wir nicht auf den Seiten unserer Bücher darauf hinweisen. Nun, Kollegen und Genossen, für uns ist das eine Frage der Ehre. Die Ehre des sowjetischen Schriftstellers besteht genau darin, im Kampf gegen verräterische Umtriebe in der ersten Frontreihe zu stehen. Wir unterstützen unsere Regierung, weil ihre Hand nicht zittert, wenn sie den Feind bestraft. Robert Capa und Gerda Taro, die gerade erst aus Valsequillo in Valencia eingetroffen waren, umkreisten die Versammlungshalle mit der Kamera in der Hand. Gerda, grazil und frisch in einer bestickten cremefarbenen Bluse und Rock, Capa braun gebrannt von der andalusischen Sonne mit mittlerweile wieder längerem Haar. Während einer Pause ergab sich ein Gespräch zwischen den beiden und Elena Garro, der Romanschriftstellerin und Ehefrau des mexikanischen Autors Octavio Paz, die entzückt war von Gerdas melodiöser Stimme, Capas schwarzem Haar und seinen tiefblauen Augen. Es waren viele Berühmtheiten auf der Konferenz, doch vor allem an Capa und Taro erinnerte sich Elena Garro später. Es umgab sie die tragische, romantische Aura junger, schöner und sehr verliebter Leute auf der Suche nach Abenteuer. Capa brach noch am selben Nachmittag nach Paris auf, um die Bilder von der Eröffnungszeremonie und die Aufnahmen von Segovia und Córdoba zu verkaufen. Außerdem wollte er Richard de Rochemont seinen Film für March of Time übergeben. Gerda blieb in Valencia, um für Ce Soir über die Konferenz zu berichten. Beim Abschied sagte Capa zu Ted Allen, der bei einem seiner Streifzüge ebenfalls nach Valencia gekommen war, »Teddy, ich lasse Gerda in deiner Obhut. Gib gut auf sie Acht.« Ihm war offenbar aufgefallen, dass mehrere Teilnehmer der Konferenz, vom preußischen Journalisten Bodo Uhse bis zu den französischen Autoren Claude Avelin und André Champson, Gerda bereits schöne Augen machten. Und Gerda gehörte nicht zu den Frauen, die männlicher Aufmerksamkeit abgeneigt waren. Am 5. Juli verlagerte sich das gesamte Konferenzgeschehen nach Madrid. Unterwegs machte man für ein Gelage in einem armen Dorf halt, welches sich diese Form von Gastfreundschaft eigentlich gar nicht leisten konnte, was einige der Teilnehmer mit starkem Unbehagen erfüllte. In Madrid wurden alle mit einem von einer Flamenco-Darbietung untermaltem Bankett empfangen. Außerdem trug Rafael Alberti eine Ballade vor, die er über Franco geschrieben hatte. Der Abend wurde abrupt beendet, als die Nationalisten die Stadt zu bombardieren begannen und die meisten Kongressteilnehmer flüchteten sich in die relative Sicherheit ihres Hotels. André Champson war derart aufgeschreckt, dass er Madrid auf der Stelle verlassen wollte. Wenn er bei dem Angriff umkäme, würde Frankreich nichts anderes übrig bleiben, als Franco sofort den Krieg zu erklären. »Ich bin der Einzige, der wirklich merkt, was hier passiert«, rief er pathetisch aus. Man konnte ihn überreden zu bleiben, und am folgenden Morgen ging die Konferenz wie geplant weiter. Die Sitzungen fanden in einer militärischeren Atmosphäre statt als das Treffen in Valencia. Vor dem Saal war eine Ehrengarde stationiert und eine Militärkapelle spielte die Internationale und die muntere republikanische Himno de Riego. »Soldaten, unser Vaterland ruft uns zum Kampf. Wir wollen ihm schwören, zu siegen oder zu sterben.« Was die meisten Anwesenden allerdings nicht wussten. In einem keine 30 Kilometer entfernten Ort ereignete sich wirklich eine militärische Tragödie. Schon seit Tagen machten Gerüchte von einer neuen Offensive der Nationalisten entlang des Manzanares die Runde. Truppen wurden auf Lastwagen in Richtung Norden und Westen transportiert und täglich kamen Männer und Material von der Küste herein. Doch obwohl jeder Journalist im Untergeschoss des Gran Vía vermutete, dass irgendetwas bevorstand, durfte auf Anordnung von Rubio Hidalgo und Constancia de la Mora nicht darüber geschrieben werden. Und plötzlich gab es auch keine Pässe mehr zu den gefährdeten Regionen im Westen der Stadt. Dann, am Morgen des 6. Juli, unternahmen Truppen der Regierung den Versuch, dem nationalistischen Vorstoß auf die Stadtgrenzen von Madrid Einhalt zu gebieten. Sie griffen den Weiler Villanueva la Cañada an und setzten sich, unterstützt von Bombern der Loyalisten, in Richtung des nahegelegenen Dorfes Brunete in Marsch. Die Offensive stieß allerdings auf erbitterten Widerstand und General Miaja befahl, Artillerie hinter den Infanteristen aufzustellen, um sie zum Vormarsch zu zwingen. Als die Kongressabgeordneten an diesem Nachmittag wieder einmal einer Rede applaudierten, polterten in einem exemplarischen Akt von Polittheater drei Regierungssoldaten in den Konferenzsaal. Ihre Gefechtshelme hatten sie noch auf dem Kopf. »Die Stadt Brunete befindet sich nun in unserer Gewalt«, verkündeten sie. Dann hielten sie, ganz im Stil von römischen Zenturionen, die erbeutete Trophäen des Feinds zur Schau stellen, auf der Spitze ihrer Bajonette zwei nationalistische Kriegsflaggen in die Höhe, und die Menge tobte vor Begeisterung. Für Gerda, die aus der ersten Reihe fotografierte, kam das Auftauchen der Flaggen einem Signal gleich. Sie musste an die Front. Sie musste unbedingt aktuelle Bilder von dem machen, was dort gerade geschah. Mit ihrem Kollegen von Ce Soir, Marc Ribécourt, und dem Filmkritiker Léon Moussinac, der sich hinterherdrängelte, verließ sie schnellen Schritts das Auditorium. Doch ihr Versuch, Pässe und einen Wagen von der Zensurstelle zu bekommen, scheiterte. Barrea und Ilsa hatten ihre Anweisungen aus Valencia. Absolut keine Journalisten an die Front. Was Gerda allerdings nicht aufhalten konnte. Sie trieb ein Auto auf, sagte dem Fahrer, wohin es gehen sollte, und beschwatzte die Brigadistas an den Straßensperren, sie durchzulassen. Mittlerweile war sie diesen Männern wohl vertraut. Sie nannten sie La Pequeña Rubia, die kleine Blonde. Ribécourt und Moussinac blieb nichts anderes übrig, als ihr zu folgen. Vorbei an Panzern und Lastwagen gelangten sie nach Brunete. Gerda wusste, wie wichtig es war, zu dokumentieren, dass das Dorf tatsächlich erobert und dass sie wirklich hier gewesen war. Deshalb fotografierte sie drei Soldaten der Regierungstruppen vor einem Türdurchgang mit einem Emailleschild des Dorfnamens. Andere Aufnahmen zeigen einen Soldaten, der ein Graffiti der Phalangisten überpinselt. Er ersetzt das Symbol der Nationalisten, ein mit einem Band zusammengehaltenes Bündel aus Pfeilen, durch Hammer und Sichel und die Wörter »Viva Russia«. Welch eine Botschaft für die ganze Welt, jetzt, nach einem Jahr Krieg. Am späten Nachmittag machten sie sich auf den Rückweg nach Madrid. Am Rand der Straße lagen jetzt viele Tote und Verwundete. Bei Sonnenuntergang trafen sie mit einem Trupp französischer, belgischer und italienischer Freiwilliger zusammen, die sie einluden, ihre Rationen mit ihnen zu teilen. Gerda stimmte aus voller Brust und mit zum Himmel erhobener Faust in die Internationale mit ein, ganz die Marianne für La Causa. Moussinak stiegen Tränen in die Augen. In den folgenden beiden Tagen besuchten Kongressteilnehmer Guadalajara, wo Gerda die Verteidiger der Kultur und den stets präsenten Hans Kahle beim Inspizieren des Kriegsschauplatzes und einer Tour durch zerstörte Dörfer fotografierte. Abgesehen davon ignorierte sie allerdings den Kongress vollständig. Die eigentliche Geschichte spielte sich für sie in den trockenen braunen Hügeln westlich von Madrid ab, wo regierungstreue Truppen versuchten, die eroberten Stellungen zu behaupten und weiter vorzurücken. Um an die Front zu kommen, kaperte Gerda für den Kongress reservierte Fahrzeuge und nahm diejenigen unter ihren Bewunderern mit, die es wagten, mit ihr zu gehen, sich der Hitze, dem Staub, der Gefahr zu stellen. Einmal geriet sie sogar hinter die feindlichen Linien, als ein irritierter Fahrer sich verfuhr. Vorbei war die Zeit der Stöckelschuhe und Schneiderkostüme, die sie in Valencia getragen hatte. Jetzt trug sie ihre Einsatzkleidung, den khakifarbenen Overall und Alpargatas. Sie hatte ihre Kamera um den Hals und Staub im Haar. Und sie kam mit Bildern zurück, die sonst keiner hatte. Bilder, deren Dynamik, die sie sich vielleicht im Zuge ihrer Arbeiten mit der Filmkamera in den vergangenen Monaten angeeignet hatte, sich deutlich abhob von den zwar kunstvollen, aber doch auch theatralisch steifen Fotos, die sie bis dato geschossen hatte. Am 8. Juli kam Jay Allen, den Kaper in Bilbao kennengelernt hatte und der mittlerweile in Madrid war, in die Kantine im Untergeschoss des Gran Via und sah Gerda, Dimitri Becourt, Georges Soria und anderen französischen Korrespondenten an einem Tisch in einer Ecke des Raums saß. »Schau«, sagte einer der Anwesenden ehrfürchtig, »da drüben sitzt Gerda Taro.« Allen, selbst schon ein angesehener Journalist, war zu schüchtern, um sich ihr vorzustellen. Später schrieb er, »sie war für mich schon zu einer Legende geworden.« Der 9. Juli war der letzte Tag des in Madrid stattfindenden Kongressprogramms und die Teilnehmer zogen nach Barcelona weiter. Gerda aber wollte nicht länger dabei sein. Vor einem Jahr hätte sie sich von den Reden und solchen Szenen wie der Präsentation der eroberten Kriegsflaggen vielleicht noch inspirieren lassen, aber über diese Art von Theatralik war sie mittlerweile hinaus. Sie hatte zu viel Tod und Zerstörung gesehen, zu tief war sie selbst betroffen von dem, was für Spanien auf dem Spiel stand. Sie schickte ein Telegramm an die Leute von Cissoir und bat darum, von der Konferenzberichterstattung abgezogen zu werden, um über Brunette berichten zu können. Sie war eine Kriegsberichterstatterin und sie wollte über den Kampf berichten, nicht über einen intellektuellen Zirkus, so die Formulierung von Stephen Spender. Die Offensive war allerdings zu einem Stillstand gekommen. Die Loyalisten mussten sich neu formieren, Nachschub und Verstärkungen abwarten. Gerda nutzte die Gelegenheit, einen Blitzbesuch in Paris zu machen und den 14. Juli, den Nationalfeiertag, mit Capa zu verbringen. Barea und Ilsa waren keineswegs traurig über den Abzug der Kongressleute. Jede Menge eitler Intellektueller, die Madrid als Kulisse für ihre Argumente gegen die politische Haltung von André Gide benutzen, grollte Barea. Sie hatten genug damit zu tun, mit den Presseleuten zurechtzukommen, die echte Nachrichten und nicht einfach die offizielle Darstellung der Kämpfe bei Brunette weitergeben wollten. Mittlerweile hatten sich die Journalisten darauf verlegt, sonderbar formulierte persönliche Telegramme über kranke Tanten und Reisepläne zu verschicken, offensichtlich kodierte Berichte über das, was sie hatten herausfinden können. Es war wie damals in den schlimmsten Novembertagen. Warum konnte die Presse nicht die Wahrheit sagen? Irgendwann ging Barea direkt zu Indalecio Prieto, dem damaligen Verteidigungsminister, der nach Madrid gekommen war, um in der Nähe der Kämpfe zu sein, und bat ihn, die Restriktionen gegen journalistische Berichte aufzuheben. Widerwillig gab Prieto seine Zustimmung. Mittlerweile hatten die Nationalisten allerdings Verstärkung erhalten und verteidigten sich mit aller Härte. Brunette, das mitten im Schussfeld lag, der Ort, in dem Barea die Sommer seiner Kindheit in dem großen weißen Haus seiner Tante und seines Onkels verbracht hatte, wurde völlig zerstört. Jeden Tag flogen Messerschmitts und Chatos über Madrid hinweg, um ihre Bomben abzuwerfen. Der über dem Kampffeld aufsteigende Rauch und die Staubwolken waren von der Stadt aus sichtbar, und in seinem Bunker im Palacio de Santa Cruz, dem Gebäude des Außenministeriums, konnte Barea das Kampfgetöse hören, ähnlich dem Grollen eines Sommergewitters. Irgendwann hielt er es dort unten nicht mehr aus und er stieg die Treppe zum Westturm des Palacio hinauf. In der Ferne, über der fahlbraunen Meseta, waberte eine dunkle, fast biblisch anmutende Wolke, aus der eine Rauchsäule in den heißen, hellen Himmel aufstieg. In der Laterna Magica von Barreas Erinnerung blitzten Bilder von Brunette auf, der Teich dort, die trockenen, umgepflügten Felder und er selbst als Junge, der zwischen seinen beiden Onkeln die harte, staubige Straße hinunterging. Sein Magen krampfte sich zusammen und er schmeckte Galle im Rachen. Er hatte Wurzeln in Brunettes gnadenloser Erde. Die Wurzeln meines Bluts und meines Rebellentums, so würde er später formulieren. Und der Krieg verwandelte diese Erde in Ödland. Nachdem ihn am Abend der Fahrer in die Radiostation in der Calle de Alcalá gebracht hatte, saß er vor dem Mikrofon, um vorzutragen, was er über Brunette geschrieben hatte. Und er weinte. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 155, eine Niemandslandproduktion 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch Hotel Florida, Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giraud, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. Que te va olvidando, ya la memoria me trae cosas que te va olvidando. Ponme la mano aquí, Catalina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí que la tiene fría. Mira que me voy a morir. La china que tenía se fue a Alemania y no volvía. La china que tenía se fue a Alemania y no volvió. De Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme, ponme la mano aquí que la tiene fría. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Anito de mi corazón, que bien tú sabrás que me estoy muriendo. Y te pido y te encomiendo que llame a un escribano, también a mi primo hermano. Quisiera hacer testamento como esos payos con fundamento. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme un cuadro rompido que ya ni Dios sabe el santo casío. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una oliva que no está sembrado ni que sembrará. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted una escopeta que no tiene llave, cañón ni baqueta. Apúnteme usted, señor escribano. Apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted, apúnteme usted. Beeindruckend, die katalanisch-spanische Sängerin Rosalía hier mit ihrem Lied Catalina anlässlich des 80. Jahrestages der Bombardierung von Guernica und des großartigen Bildes von Pablo Picasso, das 1937 auf der Weltausstellung in Paris gezeigt wurde. Catalina, Guernica, 80 Jahre Bombardierung dieser kleinen baskischen Stadt durch die deutsche Legion Condor. Das Lied stammt aus dem Jahr 2017. Mittlerweile kurz vor 14 Uhr hier im Zentrum von Barcelona. Ein melancholischer Tag. Draußen herrscht eine regnerische Stimmung. Ich werfe einen Blick hier aus dem Studiofenster. Ich sehe graue Wolken und wie gesagt, es ist kurz vor 14 Uhr am Montagmittag. Und das Zentrum von Barcelona ist verwaist. Ich war gerade drüben und habe aus dem Fenster gesehen und da sieht man eine Plaza Real ohne Menschen, ohne Hunde, ohne Omas, ohne Kinder, ohne Touristen, ohne Chinesen, ohne Deutsche, ohne Engländer, ohne Franzosen. Eine Plaza Real ohne Koreaner, ohne Südamerikaner, ohne Bolivianer, ohne US-Amerikaner, ohne Kanadier, ohne Iren, ohne Dänen, ohne Schweden. Wir können so die ganze Welt durchgehen. Es ist niemand von ihnen da. Ohne Diebe sogar, ohne diese berühmten Taschendiebe, die so fingerfertig den Leuten da die Geldbörsen mit Devisen aus aller Welt aus den Taschen ziehen. Nichts ist da, die Kellner sind verschwunden, die Kellnerinnen, die so freundlich und so fleißig da neben den Tischen stehen und den Gästen aus aller Welt jeden Wunsch von den Augen ablesen. Niemand ist da. Wie oft haben wir über sie geschimpft, diese Massentouristen, diese ganzen Touristen, die in Massen kommen. Und jetzt? Jetzt würden wir ihnen Kusshände zuwerfen, wenn sie nur da wären. Aber sie sind weg, sie kommen nicht. Was wir haben, ist das Virus. Und dieses Virus schafft natürlich auch jede Menge Theorien. Es gibt wissenschaftliche Theorien, wir werden nachher ein paar davon vorstellen, aber es gibt natürlich auch Verschwörungstheorien. Ich werde Ihnen zur Erheiterung und zur Ablenkung ein paar nennen. Coronavirus-Verschwörungstheorien Nummer 1. Nummer 1 ist wohl die berühmteste. Der US-Geheimdienst CIA hat das Virus durch einen ihrer Agenten nach China einschleppen lassen, um die chinesische globale Wirtschaftskraft zu schwächen. Die Provinz Wuhan war das Testfeld für weitere zukünftige Virenangriffe. Auf Platz 2 auf meiner Verschwörungstheorie-Liste über das Coronavirus habe ich das Geheimlabor in Wuhan. Das Virus wurde also in einem Geheimlabor der chinesischen Volksarmee in Wuhan entwickelt und ist durch die Unachtsamkeit eines Mitarbeiters unter die Bevölkerung gekommen. Eine Panne sozusagen. Die Pannentheorie. Nummer 3. Das Virus ist auf einem Wochenmarkt aus einem Tierkäfig durch eine riesen Bisamratte auf die Menschen übergesprungen. Andere Theorien sprechen von einem Schuppentier, wieder andere von einer Schlange, ein Zwergschwein, ein Zwergelefant und was auch immer die Chinesen da so essen mögen auf dem Markt in Wuhan. Der chinesische Geheimdienst, und das ist unsere Nummer 4, hat nach einer Protestwelle gegen niedrige Löhne in der Provinz Wuhan im September vergangenen Jahres, was der Weltöffentlichkeit übrigens verborgen geblieben war, das Virus losgelassen, um einen Vorwand zur Bevölkerungskontrolle zu haben. Theorie Nummer 5. Der Club Bilderberg hat auf einer Geheimkonferenz beschlossen, eine globale Virenkrise auszulösen, um die Überbevölkerung auf dem Planeten zu beenden und große Teile der Menschheit auszurotten, damit die Milliardäre mehr Platz haben für ihre Golfplätze. Nummer 6. Eine der vielen religiösen Geheimsekten, es gibt hunderte, hat der Menschheit den Krieg erklärt und das Virus ins Trinkwasser gegeben. Man könnte diese Sekte Kinder der Apokalypse nennen. Theorie Nummer 7. Das Virus wurde speziell entworfen, um alte Menschen in Massen zu töten, um die Rentenkassen zu entlasten. Nach dem Motto, Tod den Alten. Die sind viel zu teuer. Theorie Nummer 8. Meteoriten haben das Virus aus einem fremden Sonnensystem eingeschleppt. Es ist sozusagen vom Himmel gefallen. Theorie Nummer 9. Gott straft die Menschheit mit einer neuen biblischen Plage wegen ihrer Sünden. Ein modernes Sodom und Gomorra spielt sich gerade vor unseren Augen ab. Nur wer Gottes Gebote befolgt und auf den Pfad des Glaubens zurückkehrt, wird der Hölle des Virus entkommen. Halleluja, Halleluja. Tut Buße. Buße. Theorie Nummer 10. Nur ein Wort. Russland. Russland, Russland, der Russe. Theorie Nummer 11. Spaniens Geheimdienst hat in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Geheimdienst die Coronavirus-Krise inszeniert, um die separatistischen Bewegungen in ihren Ländern zu schwächen. Este virus lo venceremos. Dieses Virus werden wir besiegen. Die Worte, das kann man schon erkennen, dass es eine Geheimdienstintrige ist, wurden in Gelb vom Ministerium in Madrid auf die Plakate geschrieben. Ja, Gelb ist die Farbe der Independentista-Proteste wegen ihrer politischen Gefangenen. Wenn das kein Indiz ist... Die schon am meisten verbreitete Theorie ist die Pharmaindustrie-Theorie. Wir sind jetzt schon auf Platz 12. Die Pharmaindustrie in Zusammenarbeit mit Bill Gates und seiner Freundin und der Familie von Dick Cheney hat das Virus in Umlauf gebracht und gleichzeitig einen Impfstoff entwickelt, der schon bald überteuert auf den Markt geworfen wird und den wir dann alle kaufen müssen. Theorie Nummer 13. China hat in einem gigantischen Filmstudio die Corona-Krise als Reality-Show und Serie produzieren lassen und alles sieht verdammt echt aus. Es sieht sogar dermaßen echt aus, dass die Weltöffentlichkeit sich hat hereinlegen lassen. Sogar Weiwei ist auf die Geschichte reingefallen. Und auf Platz 14, zum Schluss, ganz am Ende unserer Rangliste der Konspirations-Paranoia-Hitliste, der alte Schlingel David Icke und seine Reptilienmenschen aus dem Paralleluniversum, jawohl. Vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, die Queen of England und Christine Lagarde als Reptilienwesen, die uns versklaven, aber immer noch Gänsehaut erzeugend. Und damit beende ich unseren Reigen der Verschwörungstheorie Coronavirus-Hitliste vom heutigen Montag, dem 23. März 2020. Niemandsland Kontrabanda 91.4 FM. Desde el corazón de Berlín, a todos aquellos que en la tierra de nadie y de todos escuchan Niemandsland, os mando un saludo, esta vez desde mi corazón. Y no olvidéis, quien se deja subyugar por el materialismo, pierde su luz, su belleza y su libertad. Willkommen in diesen schwierigen Zeiten zur neuen Ausgabe von Bessere Zeiten, Wagenknechts Wochenschau. Ja, inzwischen hat die Regierung sehr drastische Maßnahmen eingeleitet. Viele sagen sehr spät, aber immerhin, das öffentliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Es konzentriert sich auch das, was im Wirtschaftsleben stattfindet, im Grunde auf das, was existenziell notwendig ist. Und ich finde interessant, dass sich jetzt einmal zeigt, welche Tätigkeiten, welche Arbeiten wir wirklich alle für unser Leben und Überleben brauchen. Das sind Verkäuferinnen in den Supermärkten, das ist das medizinische Personal in Krankenhäusern, in Pflegeheimen. Aber es ist natürlich auch, sind Menschen, die Busse fahren und den öffentlichen Nahverkehr trotz allem aufrechterhalten. Es sind aber auch die, die wir nicht so viel sehen, Reinigungsfirmen, Reinigungskräfte, Menschen, die den Müll wegräumen. Wenn all das nicht mehr stattfände, dann wären die Zustände noch viel dramatischer. Und das Traurige ist, wenn man sich all diese Berufe anguckt, all diese Menschen, die jetzt teilweise wirklich Spitzenleistungen bringen müssen, dann reden wir hier über Menschen, die überwiegend im Niedriglohnsektor arbeiten, die sehr schlecht bezahlt werden. Und ich finde, das sollte einmal Anlass sein, darüber nachzudenken, wer sind wirklich die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Das ist ja ein Begriff, der bei der FDP und bei der CDU sehr beliebt ist und sie reden in der Regel von Leuten, die sehr viel Geld verdienen. Es sind nicht die Hochbezahlten, es sind nicht die Investmentbanker, die wir brauchen, um unser gesellschaftliches Leben aufrechtzuerhalten. Im Gegenteil, da würde man sich manchmal wünschen, die würden alle nach Hause geschickt, wenn ich mir angucke, wie zurzeit auch Spekulation und Wetten dazu beitragen, Finanzwetten von Hedgefonds dazu beitragen, Aktienkurse noch weiter in die Tiefe stürzen zu lassen, weil man auf fallende Kurse setzt und dadurch die Krise zu verschärfen. Nein, es sind die vielen Tausenden, Hunderttausenden, Millionen Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo sie sehr, sehr schlecht bezahlt werden. All diese Menschen können kein Homeoffice machen. All diese Menschen bleiben nicht zu Hause und vielfach haben sie noch nicht einmal die Chance, den Abstand zu halten zu anderen Menschen, der derzeit so sehr empfohlen wird. Und ich meine, was wir jetzt ganz dringend brauchen, ist eine Gefahrenzulage für diese Menschen. Für Menschen, die eben jeden Tag Kontakt zu anderen haben, weil ohne ihre Arbeit die minimale Versorgung gar nicht aufrechtzuerhalten wäre. Menschen, die sich um andere Menschen kümmern und natürlich dabei keinen Abstand halten können in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Und neben der Forderung, die auch absolut existenziell ist, dass es mehr Sicherheitsmaßnahmen braucht, dass es mehr Mundschutz braucht, dass diese Menschen geschützt werden müssen, was sie zurzeit in vielen Bereichen überhaupt nicht sind, wäre es meines Erachtens statt nur eines Dankeschön, dass wir gestern von unserer Kanzlerin in ihrer Fernsehansprache gehört haben, wäre es dringend notwendig, diesen Menschen sofort eine Gehaltszulage von 20% wenigstens zu bezahlen für das, was sie zurzeit tun. Danke, Sarah Wagenknecht, für diese deutlichen Worte in diesen dunklen, bösen Zeiten. Jetzt merken wir erst, wen wir wirklich brauchen in dieser Welt, in der alles Kopf steht. Wir brauchen die Leute, die uns das Brot backen. Die Menschen, die uns sauber machen. Die Menschen, die die Kinder unterrichten. Die Menschen in den Krankenhäusern und in den Pflegestationen. Die Leute, die die Arbeit machen, die brauchen wir. Wir merken langsam, welche Leute wir nicht brauchen und welche Leute dermaßen obszön überbezahlt sind, dass das Geld, was die jetzt für nichts tun bekommen, überall an allen Ecken und Enden fehlt. Die Milliardäre aus den Hedgefonds, die Leute, die durch Spekulation und durch überteuerte Gehälter sündhaft reich geworden sind, die sollten eigentlich ran. Das Geld ist da, das Geld, um jetzt das Volk auch die nächsten Wochen und Monate vielleicht finanziell abzusichern. Da müsste man das Geld eigentlich da holen, wo es ist und wo es verschwendet wird. Bei den Ultra-Super-Reichen, die lächerliche Beträge an Steuern zahlen. Da wird das Geld geholt werden müssen. Und ich meine nicht nur die überbezahlten Fußballstars, sondern auch die Manager aus den Banken. Herr Imre Grimm hat in der Frankfurter Rundschau am Wochenende einen sehr intelligenten Artikel geschrieben, den ich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchte. Es geht um das gleiche Thema Verschwörungstheorien, das ich vorhin ein bisschen humoristisch dargeboten habe. Hier bekommen wir den sozialpsychologischen Erklärungszusammenhang nachgeliefert. Corona ist ein Werk der Pharmaindustrie. Corona ist die Strafe für Sünden. Weil Menschen in diesen Zeiten nach Mustern suchen, sind absurde Theorien gefragt. Kein Zweifel, Corona wurde von achtarmigen Zwischenwesen in außerirdischen Giftlaboren hinter der Venus herangezüchtet, um die menschliche Spezies erst zu verwirren, dann die Schwächeren auszusortieren und den gesunden Rest per Hypnose zu willenlosen intergalaktischen Arbeitssklaven umzuprogrammieren. Alles klar soweit? Absurd, gewiss, aber auch nicht viel absurder als vieles, was derzeit an Theorien zum Ursprung der Corona-Seuche durch das Netz geistert. Corona ist das Werk der Pharmaindustrie. Corona ist eine göttliche Strafe für die menschlichen Sünden. Corona ist die Folge von zu vielen 5G-Handymasten. Für die Ursache der Pandemie gilt, was auch im normalen Alltag zur Erhaltung der seelischen Gesundheit angeraten ist. Es ist gefährlich, über alles nachzudenken, was einem gerade einfällt. Die gute Nachricht, das Virus beflügelt die menschliche Vorstellungskraft. Es sind goldene Zeiten für Phantasten und Fabulierer. Die schlechte Nachricht, das Virus beflügelt auch den menschlichen Wahnsinn. Es sind goldene Zeiten für Angstmacher und esoterische Spinner. Der bayerische Sektenbeauftragte Matthias Pöhlmann hat im evangelischen Magazin Sonntagsblatt eine Reihe von aktuell populärem Unfug über Corona zusammengetragen. Ein Auszug aus der Liste der Absurditäten. Corona wurde von gierigen Pharmakonzernen vorsätzlich in Umlauf gebracht, um mit längst entwickelten und patentierten Impfstoffen Milliarden zu verdienen. Eine populäre Theorie zu praktisch jeder Seuche der jüngeren Historie. Das britische Peerbright Institute, eine führende Forschungseinrichtung für Viren, hält Patente am Coronavirus und wird unter anderem von der Bill und Melinda Gates Stiftung unterstützt. Bill Gates trägt also die Schuld. Nun ja. Nächste Theorie, der Geistheiler und Nebenerwerbsesoteriker Ali Erhan, ein zum spirituellen Wesen umgeschulter Maschinenbauer, verbreitet die These, die Menschen in der chinesischen Stadt Wuhan seien nicht dem Coronavirus, sondern der Mikrowellenstrahlung von 30.000 5G-Funkmasten zum Opfer gefallen. 5G sei die Wurzel des Bösen, glaubt Erhan. Wird uns die Geschichte mit dem Coronavirus als Ablenkung und Vertuschung aufgetischt, um eventuell die 5G-Industrie und ihre Milliarden an Investitionen weltweit zu schützen? Der frühere evangelische Pfarrer und jetzige Anhänger der umstrittenen fränkischen Neureligion Universelles Leben, Dieter Potzel, glaubt im Falle von Corona laut Pöhlmann an einen Zusammenhang zwischen den Bemühungen der hiesigen Schweinezüchterlobby und dem Staat, der Kirche und den Medien in Deutschland. Nächste Theorie. Als geistige Rettungsformel vor Corona verbreitet sich derzeit der esoterische Zahlencode 537354 im Netz. Wir haben diese Zauberformel von Wesen aus der unsichtbaren Welt bekommen, heißt es dazu. Bitte druckt diese Formel für euch selbst aus und hängt es auf. So kann es überall hinstrahlen und wirken. Schreibt die Zahl 537354 überall hin. Besonders in öffentlichen Bereichen, wo viele Menschen sind. Schulen, Kindergärten, Kaufhäuser, Bahnhöfe, Flughäfen, Kinos. Urheber ist laut Pöhlmann offenbar eine österreichische Geistheilerin, die mit energetischen Frequenzen heilende Schwingungen erzeugen will. Nun ja, halten wir kurz inne. Für keine einzige dieser Theorien gibt es Beweise. Dennoch finden derlei krude Denkmodelle massenhaft Verbreitung, auch außerhalb esoterischer Digitalblasen. Bis weit in den Mainstream hinein reicht der Glaube, dass für Covid-19 nicht einfach ein zufällig mutiertes Virus verantwortlich sein kann, das nur deshalb so erfolgreich ist, weil es weder Impfstoff noch eine massenhafte Grundimmunisierung der Bevölkerung gibt. Stattdessen blüht die Überzeugung, dass geheimnisvolle Mächte einem großen Weltplan folgend im Hintergrund die Zügel in der Hand halten müssen. Fast alle Verschwörungstheorien haben eines gemeinsam, den Verdacht, dass hinter allem, was geschieht, die Interessen mächtiger geheimer Zirkel stecken. Jo, Corona. Warum ist das so? Warum gehen mit Corona massenhaft Verschwörungstheorien einher? Weil das menschliche Gehirn stetig nach Vertrautem sucht, nach Mustern, nach Gründen. Es ist mit Zufällen überfordert. Es tut sich schwer damit, banale Ursachen für gewaltige Folgen zu akzeptieren. Beispiel: Ein Einzeltäter soll John F. Kennedy erschossen haben. Ein ganz normaler Ex-Militär und Freizeitkommunist namens Lee Harvey Oswald soll den Präsidenten der USA und mächtigsten Mann der Welt erschossen haben, mit weitreichenden Konsequenzen für die Weltpolitik? Das kann nicht sein. Die Fallhöhe zwischen Ursache und Wirkung ist zu hoch. Erklärung abgelehnt. Also blühen die Spekulationen. CIA, Mossad, die Kubaner, Rechtsextreme, die Mafia. Bloß nicht ein einzelner Spinner. Im Falle von Corona wiederholt sich das Muster. In Krisenzeiten haben Verschwörungstheoretiker, Untergangspropheten und mit vermeintlichem Überwissen ausgestattete Weltentschlüssler immer Konjunktur. Es ist nicht nur die Lust an der pandemischen Erregung, die viele Menschen derzeit dazu bewegt, an das Absurde zu glauben. Es ist das gute Gefühl, einem vermeintlich besser und tiefer informierten Zirkel anzugehören. Und es ist schlicht seelische Not. Das Gehirn sucht verzweifelt nach Bekanntem und weidet sich gleichzeitig in lustvollem Gruselkitzel am dreuenden Neuen. Für einen Organismus muss die Welt voraussagbar sein, schreibt der Verhaltensforscher Irenaeus Eibel-Eibelsfeld. Sonst kann er nicht in ihr leben. Corona aber ist eben nicht vorhersagbar. Mehr noch, diese Pandemie ist quasi der Phänotyp des Nichtvorhersagbaren. Sinnesorgane, Gehirn und Nervensystem sind aber evolutionär geradezu darauf angelegt, Vertrautes zu erkennen, um neue Informationen besser in bereits vorhandenes Wissen einordnen zu können. Deshalb erkennt das Gehirn oft vermeintliche menschliche Gesichter in Gegenständen, weil es gern will, weil es das Vertraute braucht und weil das menschliche Gesicht eines der am tiefsten eingeprägten Schemata überhaupt ist. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Fledermaussuppe als Ursache von Corona, und so wird aus einem Bierfleck in Andex das vermeintliche Gesicht von Papst Benedikt XVI. So wird aus dem Rest einer Möbelpolitur in Irland das Antlitz Christi. So wird aus einer zufällig schillernden Glasfassade an einem Gebäude in Florida das weithin bestaunte Gesicht der Mutter Maria. So erscheint auf dem Boden einer Bratpfanne im britischen Lancaster der Lockenkopf des Gottessohnes als vermeintliches Zeichen aus Fett und Bratresten. Was für Gesichter gilt, gilt auch für Vorgänge. Eine gewaltige Entwicklung wie Corona muss eine gewaltige Ursache haben. Die Theorie von der Fledermaussuppe scheint vielen zu banal, um eine Seuche dieses Ausmaßes zu erklären. Dieses Unwissen weckt eine enorme Nachfrage nach gesicherten Informationen und lässt gleichzeitig genügend Raum für ihr genaues Gegenteil: Absurditäten, Gedankenspiele, Verschwörungswahn. Genau deshalb finden Corona-Gerüchte so rasend schnell Verbreitung. Der weit verbreitete gefälschte Fokusartikel über angebliche Absprachen der großen Supermarktketten über verkürzte Öffnungszeiten oder die angebliche WhatsApp-Sprachnachricht einer Mitarbeiterin der Universitätsklinik Wien mit der Warnung vor Ibuprofen in Corona-Zeiten sind quasi die Klingelstreiche des Digitalzeitalters. Der kleine Klick für zwischendurch. Die Urheber verfolgen nicht immer finanzielle Ziele durch massenhafte Klicks. Manchmal lehnen sie sich auch einfach zurück und betrachten feixend, wie ihre Fälschung sich rasend schnell durchs Netz frisst. So entsteht ein paralleles Prinzip der Weltdeutung, quasi ein Alternativangebot für die Wirklichkeit, das eine enorme Anziehungskraft hat. Denn solche Gedanken wirken massiv entlastend. Sie sprechen ihre Anhänger quasi davon frei, sich an der Gestaltung der Welt und der demokratischen Organisation der Gesellschaft zu beteiligen. Warum denn? Wir sind ja doch ohnmächtig und Wahlen sind nur eine Inszenierung. Verschwörungstheorien sind Fluchtorte des Geistes, Schutzräume für die Zumutungen der Welt. Denn die Wahrheit ist nicht nur profan, sie ist beängstigend. Es gibt keine Muster, es gibt keinen Plan, keine geheime Instanz, die Natur und Menschheit höheren Zielen folgend lenkt. Wir selbst sind es, die für viele der Katastrophen auf diesem Planeten verantwortlich sind. Ob das auch für Corona gilt, ist unklar. Aber das ist eben eine der Prüfungen, die die Seuche mit sich bringt. Wir müssen lernen, Unklarheiten auszuhalten. Ich verlas einen Artikel von Herrn Imre Grimm, erschienen in der Frankfurter Rundschau am Sonntag, dem 22. März 2020. Nous sommes en guerre. And this is their new hoax. The hoax is on them. Wir verfügen über ein herausragendes Institut, das Robert-Koch-Institut. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. Bitte beichten Sie. Berlin. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD rechnet angesichts der Ausgangsbeschränkungen in Deutschland mit einer Zunahme häuslicher Gewalt. Dass momentan viele Menschen zu Hause seien und Familienmitglieder sehr viel Zeit auf engem Raum miteinander verbrächten, könne zu einer Verschärfung von häuslichen Konflikten führen. Das führt dann eben auch zu einer erhöhten Fallzahl. Davon gehen wir aus, sagte Giffey am Montag in Berlin. Ähnliche Befürchtungen hatte auch der Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK, bereits geäußert. Giffey rief Länder und Kommunen dazu auf, sicherzustellen, dass es genügend Unterbringungsmöglichkeiten in Frauenhäusern gibt. Wenn ein Frauenhaus keine freien Plätze mehr hat, dann müssen sich die Kommunen und die Landkreise Gedanken machen, wo sie sonst die Frauen unterbringen können, sagte sie. Am Mittwoch werde sie mit den Gleichstellungsministern der Länder in einer Schaltkonferenz über dieses Thema sprechen, kündigte Giffey an. Dies ist eine Meldung von der dpa. Die nächste Meldung betrifft den Waffenexport. Berlin. Die Bundesregierung hat den Rüstungsexportstopp für Saudi-Arabien um 9 Monate bis Ende des Jahres verlängert. Für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2020 werden weiterhin grundsätzlich keine Neuanträge nach Saudi-Arabien genehmigt, teilte ein Regierungssprecher am Montag auf Anfrage mit. Bis zu diesem Termin soll auch die Auslieferung bereits genehmigter Exporte weiter unterbunden werden. SPD und Union hatten sich im März 2018 im Koalitionsvertrag auf einen Rüstungsexportstopp für die unmittelbar am Jemenkrieg beteiligten Länder verständigt, aber mehrere Hintertüren offen gelassen. Ein kompletter Exportstopp gegen Saudi-Arabien wurde erst im November 2018 nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Generalkonsulat in Istanbul verhängt und im vergangenen Jahr 2-mal verlängert. Eine Nachricht aus Hamburg. Der Chef der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, ist nach Feststellung des Landgerichts Hamburg nicht gerichtlich zum Faschisten erklärt worden. In einer einstweiligen Verfügung untersagte das Landgericht dem FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Tschayer, eine Äußerung, wonach ein Gericht Höcke als Faschisten eingestuft habe. Den entsprechenden Beschluss habe das Hamburger Landgericht auf persönlichen Antrag von Höcke am 16. März gefasst, sagte am Montag ein Gerichtssprecher. Tatsächlich habe damals das Verwaltungsgericht Meiningen nur über die Zulässigkeit einer konkreten Meinungsäußerung in einem konkreten Kontext entschieden. Eben erreicht uns eine Sondermeldung aus Jerusalem. Sachsen nimmt Covid-19-Patienten auf. Dresden. Sachsen will 6 Patienten mit Covid-19 aus Italien in seinen Krankenhäusern aufnehmen. Das kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU am Montag in Dresden an. Man komme damit einer Bitte der italienischen Regierung nach. Thema sehr großzügig. Daimler-Chef will auf Staatshilfe verzichten. Frankfurt am Main. Der Autokonzern Daimler sieht nach den Worten von Vorstandschef Ole Källenius zurzeit keinen Unterstützungsbedarf von der Regierung. Daimler benötigt derzeit keine Staatshilfe, sagte Källenius dem Handelsblatt vor Montag. Die Krise sei auch Anlass, die Dividendenausschüttung von knapp 1 Milliarde Euro an die Aktionäre für das vergangene Geschäftsjahr zu streichen. In Deutschland wolle Daimler die Möglichkeit nutzen, für Beschäftigte Kurzarbeit zu beantragen. Der Konzern gilt wegen seines niedrigen Börsenkurses als potenzieller Übernahmekandidat. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU machte am Montag erneut deutlich, dass der Staat in der derzeitigen Krise notfalls auch Firmen teilweise oder ganz übernehmen werde. Also Verstaatlichung. Man lege es nicht darauf an, aber unser Land muss sich schützen können, sagte Altmaier. Was die Europäische Union offensichtlich nicht schafft, das bewältigt Kuba. Am Sonntag ist am Flughafen von Malpensa in Italien das kubanische Ärzteteam angekommen, das seine Kollegen im Kampf gegen das Coronavirus unterstützen wird. Den Behörden in Havanna zufolge werden die 52 Mediziner und Krankenpfleger in der Lombardei auf Anfrage Roms zunächst für bis zu 3 Monate arbeiten. Sie sind Teil der internationalen Ärztebrigade Henry Reef, die der inzwischen verstorbene damalige Staats- und Regierungschef Fidel Castro 2005 gegründet hatte, um in Krisensituationen zu helfen. Such auf den Falklands erlegte Frau Thatcher mit einem einzigen Schuss 5 Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkasse. Die Tagesschau in 100 Sekunden übernommen von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Robert-Koch-Institut meldet mehr als 4.700 Neuinfektionen. Die Steigerung gegenüber den gestern gemeldeten Zahlen war erwartet worden, weil über das Wochenende die Behörden nicht alle Fälle zeitnah weitergeben konnten. Laut RKI kann erst morgen die Wirkung der Einschränkungen bewertet werden. Beratungen über Corona-Hilfen. Die Fraktionen im Bundestag sprechen über das milliardenschwere Hilfspaket der Bundesregierung. Morgen soll das Parlament im Schnellverfahren mehrere Gesetzesvorhaben beschließen. Geplant ist dabei auch eine Notfallregelung für die Schuldenbremse, um dem Bund neue Kredite in Höhe von 156 Milliarden Euro zu ermöglichen. Altmaier sagt schnelle Hilfen für Unternehmen zu. Er hoffe, dass die Gelder bereits in der kommenden Woche zur Verfügung stehen, sagte der Bundeswirtschaftsminister in den Tagesthemen. Der Bund arbeitet mit den Ländern unter Hochdruck an einer Vereinbarung zur Auszahlung der Hilfen. Ausgangssperre in Großbritannien. Premierminister Johnson wies seine Landsleute an, das Haus nur noch aus triftigen Gründen zu verlassen. Erlaubt bleiben Einkäufe, Wege zur Arbeit oder Arztbesuche. Alle Geschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelläden und Apotheken werden geschlossen. Die Maßnahmen gelten für mindestens 3 Wochen. Vorstellung der polizeilichen Kriminalstatistik für 2019. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird darin ein deutlicher Anstieg bei Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie verzeichnet. Insgesamt wurden mehr als 12.200 Fälle erfasst. Das sei ein Anstieg von knapp 65% gegenüber dem Vorjahr. Das Wetter fast durchweg sonnig, kaum Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad am Alpenrand und 12 Grad am Niederrhein. In Bindung. Bleiben wir weiter an der Virenfront. Ukraine erhält aus China Atemschutzmasken. Kiew. In Kiew ist am Montag ein ukrainisches Militärflugzeug mit Atemschutzmasken, Coronavirus-Tests und Beatmungsgeräten aus China gelandet. Es handelt sich um die erste von mehreren Lieferungen von medizinischer Ausrüstung aus China, teilte die Regierung mit. Im Laufe der Woche seien weitere Flüge geplant. Präsident Volodymyr Zelensky hatte vergangene Woche angekündigt, die Ukraine werde von China 10 Millionen Virustests, 10 Beatmungsgeräte, mehr als 1 Million Masken und 10.000 Liter Desinfektionsmittel erhalten. In der Ukraine sind nach offiziellen Angaben 3 Menschen an Covid-19 gestorben. Das Neueste von der Syrienfront. Moskau. Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat Syriens Präsident Bashar al-Assad bei einem Treffen in Damaskus weitere Unterstützung zugesichert. Es seien verschiedene Aspekte der militärisch-technischen Zusammenarbeit für den gemeinsamen Kampf gegen internationale Terrorgruppierungen erörtert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag mit. Dabei gehe es vor allem darum, die Waffenruhe in Idlib durchzusetzen und für die Stabilisierung der Lage in anderen Regionen Syriens zu sorgen. Russland werde zudem auch weiter humanitäre Hilfe für die syrische Bevölkerung leisten, die unter den Sanktionen des Westens gegen das Land leide. Nach Angaben des russischen Ministeriums wird die Anfang des Monats in Moskau für Idlib vereinbarte Waffenruhe weitgehend eingehalten. Das Massenmedium, das Massenmedium. Berlin, Schwache leiden am meisten. In der Taz gibt es einen Artikel zum Thema Coronavirus und Armut. In einer großen Wohnung ist das Daheimbleiben leichter zu ertragen. Die soziale Isolation trifft vor allem die Armen. Die Corona-Krise ist nicht demokratisch. Sie trifft die Ärmsten in der Gesellschaft am härtesten. Jene haben keine Rücklagen, um zusätzliche Belastungen aufzufangen. Sie leben in kleinen Wohnungen an Hauptverkehrsstraßen ohne Balkon oder Garten. Viele sind auf kostenlose Lebensmittel der Tafeln angewiesen, die wegen der Ansteckungsgefahr schließen. Soziale Isolation ist leichter zu ertragen, wenn man mit Netflix und schnellem Internet im großzügigen Eigenheim sitzt. Der Wert einer Gesellschaft bemisst sich daran, wie sie in einer Krise mit den Schwächsten umgeht. Man kann der Regierung nicht vorwerfen, dass sie die besondere Situation armer Menschen ignoriert. Sie tut einiges und sendet Signale der Solidarität, schreibt die Taz. Ein paar Beispiele. Die Regierung rechnet mit bis 1,2 Millionen zusätzlichen Hartz-IV-Bezieherinnen und stellt dafür knapp 10 Milliarden Euro bereit. Dieser Schutzschirm ist dringend nötig. Er zielt auf kleine Selbstständige, die sich die freiwillige Arbeitslosenversicherung sparen, weil sie zu wenig verdienen. Auch ist es nur richtig, die Prüfung des Vermögens und der Angemessenheit der Wohnung bei Hartz IV befristet auszusetzen. Damit räumt der Senat schwer zu bewältigende bürokratische Hürden aus dem Weg. Perfekt sind die schnell aus dem Boden gestampften Gesetze aber nicht. Sie haben logische Brüche, Lücken und Schwächen. Ein Beispiel. Der erleichterte Zugang zu Hartz IV wirft Gerechtigkeitsfragen auf. Was passiert, wenn Arbeitslose auch nach einem halben Jahr in der zu teuren Wohnung leben oder zu viel Vermögen besitzen? Das ist Stand jetzt offen und Ärger ist vorhersehbar. Angebracht wäre auch ein Krisenaufschlag auf die Grundsicherung. Die Sozialverbände kritisieren seit langem, dass die Sätze nicht das angemessene Existenzminimum garantieren. Wenn Kinder nicht mehr in der Kita oder Schule essen, sondern zu Hause, wird das Leben teurer. Das Krisenmanagement der Regierung für arme Menschen ist okay, aber es ginge besser. Das schreibt die Taz am heutigen Dienstag, dem 24. März 2020. Thema Erdöl. Es gibt Erdöl im Überfluss. Die Welt ertrinkt sozusagen im schwarzen Gold. Wegen Corona ist die Nachfrage nach Öl eingebrochen wie nie zuvor. Ein massiver Preissturz folgte. Förderländern droht der Staatsbankrott. Berlin. Das hat es in diesem Jahrhundert noch nicht gegeben. Die Wucht der Corona-Pandemie stürzt den Ölpreis bei Tagesverlusten von bis zu 30% in rasendem Tempo in den Abgrund. Noch am 5. März lag der Kurs für ein Barrel der Marke Brent bei 51 US-Dollar. Keine zwei Wochen später hatte er sich mit 25 Dollar mehr als halbiert. Der Preis für US-Öl der Marke WTI touchierte sogar die 20-Dollar-Linie, historisch wenig. Der Ölpreis war immer noch ein Spekulationsobjekt mit reichlich Luftbuchungen. Doch der Corona-Effekt ist ganz real. Der Zusammenbruch hat drei Ursachen. Da ist zunächst der stark gesunkene Ölbedarf der Fluglinien. Die Lufthansa etwa hat aktuell 95% ihrer Flüge gecancelt und will nur ein Notprogramm aufrechterhalten. Die produzierende Wirtschaft meldet Werksstilllegungen und Kurzarbeit. Ihr Ölbedarf rauscht ebenfalls in den Keller. Schließlich drückt auch das lahmgelegte öffentliche Leben mit Homeworking und stark reduziertem Individualverkehr die Nachfrage. Das ist die neue Lage, die womöglich noch Monate andauern wird. Die Pandemie fiel in eine Zeit, als der Ölpreis ohnehin niedrig war. Zu niedrig für Staaten wie das Königreich Saudi-Arabien, das sein Budget vorwiegend mit Öleinnahmen finanziert und für einen ausgeglichenen Haushalt einen Preis von 80 Dollar braucht. Zu niedrig aber auch für die Fracker von Light Tide Oil aus Schiefergestein in den USA, die schon bei einem Barrelpreis von 50 Dollar Verluste einfahren. Einen riesigen Schuldenberg schieben sie bereits vor sich her. Zu niedrig auch für die Super Majors ExxonMobil, BP und Shell, deren Kurse und Gewinne schon vor der Corona-Krise eingebrochen waren. Option: Zwischenlagerung auf Schiffen. Jetzt denkt Shell sogar darüber nach, riesige Transportschiffe zu chartern und mit Öl zu beladen. 6 Millionen Barrel Öl könnten auf schwimmenden Lagern dem Markt entzogen und bei steigendem Ölpreis mit Profit wieder verkauft werden. Auch andere Akteure sind auf diese Idee gekommen. Doch die Schiffe sind teuer, der Entlastungseffekt begrenzt. Entspannung ist nicht in Sicht. So dürfte neben der Tourismus- und Luftfahrtbranche die Ölindustrie zum großen Verlierer von Corona werden. Das Massenmedium. Das Massenmedium. Auch ganze Staaten sind betroffen. Venezuela, Irak, Ecuador sind mit dem Einbruch des Ölpreises vom Staatsbankrott bedroht. 26 Länder hat der Spiegel gezählt, deren Haushalte zu mindestens 20% von Öleinnahmen abhängen. Diese sind derzeit mehr als halbiert. Die Internationale Energieagentur erklärte am Montag, die besonders verwundbaren Förderländer könnten bis zu 85% ihrer Öleinnahmen verlieren. Damit geraten die öffentlichen Haushalte unter Druck. Grundlegende Dienstleistungen wie der Gesundheits-, der Erziehungs- und der Bildungssektor sind gefährdet. Was ausgebremst wurde, ist das Fracking. Der Preiscrash hat auch für die USA dramatische Folgen. Das besonders klima- und umweltschädliche Fracking von Öl und Gas wird ausgebremst. Der Boom weiter abgewürgt. Investoren und Banken müssen realisieren, dass bei einer Fortsetzung das Geldverbrennen nicht nur so weitergehen kann, sondern sich noch beschleunigen wird. Gewinne, mit denen Schulden zurückgezahlt werden sollen, sind in weite Ferne gerückt. Neue Kredite kaum noch zu bekommen. Die Partnerschaft zwischen Finanzmärkten und Fracking-Firmen, schreibt die New York Times, ist zu Bruch gegangen, seit das Coronavirus den schnellsten Kollaps der Ölindustrie seit mehr als 25 Jahren ausgelöst hat. Serviceunternehmen wie Schlumberger und Halliburton reduzieren Equipment und Personal. Sobald die Bohrtätigkeit nachlässt, ist ein Rückgang der Produktion unvermeidlich. Ohnehin sind in den Fracking-Gebieten die Sweet Spots, also die besten Areale, schon erschlossen. Die Pleitewelle bei den kleineren Unternehmen rollt. 100 Milliarden Dollar haben sich auf diese Weise schon in Luft aufgelöst. Der Anstieg der Produktion im Permian-Becken, dem produktivsten und aussichtsreichsten Vorkommen für die US-Fracker, kommt gerade an ein Ende. Alle anderen Regionen haben kein Wachstum mehr zu erwarten. Over and out. Werfen wir einen Blick auf den Spiegel von dieser Woche. Da gibt es einen Artikel zur weltweiten Pandemie, der einen Skandal betrifft. 6 Millionen Corona-Schutzmasken sind für deutsche Ärzte verschwunden. Bei der Beschaffung von in Deutschland dringend benötigten Schutzmasken hat es eine Panne gegeben. Nach Spiegelinformationen sind 6 Millionen bestellte Masken abhanden gekommen. Als sich das Beschaffungsamt der Bundeswehr in der Corona-Krise einschaltete, wurde mit großen Worten nicht gespart. Die Präsidentin der Koblenzer Großbehörde mit ihren mehreren tausend Beamten teilte mit, man habe die wichtige Aufgabe gern übernommen. Nun arbeite man mit allen Kräften daran, dringend benötigtes Sanitätsmaterial so schnell wie möglich zu beschaffen. Nur einige Tage nach der großen Ankündigung indes hat es bei der Hilfsaktion des Beschaffungsamtes und der Grenzzolldirektion eine gravierende Panne gegeben. Nach Spiegelinformationen sind gleich 6 Millionen für Deutschland bestellte Masken vom Typ FFP2 auf einem Flughafen in Kenia spurlos verschwunden. Eigentlich sollten die Masken am 20. März in Deutschland eintreffen. Ärzte und Kliniken brauchen dringend Nachschub. Das Verschwinden der Masken ist einigermaßen kurios. In einem internen Bericht des Wehrressorts heißt es nüchtern, die Masken seien nicht geliefert worden, da die Ware am Flughafen in Kenia verschwand. Nun sei der Maskenhersteller aufgefordert worden, die Umstände und Vorkommnisse darzulegen. Wegen der Nichtlieferung habe sich der bisherige Gesamtbruttobestellwert reduziert. Weitere Kurzmeldungen vom heutigen 24. März 2020 im Niemandsland. Berlin. Bauern drohen mit Produktionsstopp. Eine Lobbyorganisation der deutschen Bauern fordert eine Verschiebung der Düngemittelverordnung und droht angesichts der Corona-Krise damit, die Lebensmittelproduktion zu reduzieren. London. Der britische Premier Johnson versucht mit einer Ausgangssperre das zögerliche Vorgehen der vergangenen Wochen wettzumachen. Doch die neuen Regeln werfen bei Bürgern und Oppositionellen Fragen auf. Eine weitere Nachricht aus London. Londons Bürgermeister ist entsetzt über die vollen U-Bahnen. Jägermeister liefert 50.000 Liter Alkohol für Desinfektionsmittel. Und in London drängeln sich Fahrgäste in der Tube, trotz scharfer Ausgangsbeschränkungen. Überdenke jetzt dein Leben. Der deutsche Fußball diskutiert Szenarien, wie trotz der Pandemie weitergespielt werden kann. Partien ohne Publikum würden das Spiel verändern. Manche Mediziner glauben ohnehin, dass der Ball weiter ruhen wird. Eine weitere Nachricht vom Fußball: Kick it like Goretzka and Kimmich. Die Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich haben mit WeKickCorona-Hashtag viele Spieler zum Spenden animiert. 3 Millionen Euro kamen schon zusammen. Und auch nicht unbedingt ein schlechter Charakterzug. Kriminalstatistik. Die Zahl der Straftaten in Deutschland sinkt weiter. Doch das gilt nicht für alle Delikte. Bei der Verbreitung von Kinderpornografie registriert die Polizei einen deutlichen Anstieg. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU hätte zur Abwechslung mal einige gute Nachrichten verkünden können. Doch die für diesen Dienstag geplante Vorstellung der Kriminalstatistik musste wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Es bleibt in diesem Jahr bei einem Bericht. Laut dem Papier zählte die Polizei 2019 insgesamt 5,43 Millionen Straftaten. Das ist die niedrigste erfasste Zahl seit 1992. Die Kriminalstatistik ist jedoch nicht unumstritten. Teilweise hat sie nur begrenzte Aussagekraft. Bei der Häufigkeit von Einbrüchen ist die Statistik hingegen sehr genau, weil Delikte hier sehr oft angezeigt werden. Hier verzeichnete das Bundeskriminalamt einen Rückgang um rund 10% im Vergleich zum Vorjahr. Seit 2015 sind die Fallzahlen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl sogar von rund 167.000 auf 87.000 gefallen. Und sie könnten wegen der Corona-Krise womöglich weiter zurückgehen. Wenn die Menschen zu Hause bleiben, wird eben seltener eingebrochen. Einen Rückgang gab es laut Statistik im Jahr 2019 auch bei der sogenannten Straßenkriminalität, worunter zahlreiche verschiedene Straftaten vom Handtaschenraub bis zum Fahrraddiebstahl zusammengefasst werden. Auch bei Mord und Totschlag lagen die Fallzahlen niedriger als im Vorjahr, wobei auch versuchte Taten erfasst werden. In der Kriminalstatistik nicht enthalten sind allerdings politisch motivierte Straftaten, wie der Anschlag von Halle oder der wohl rechtsextreme Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Diese werden in einem eigenen Bericht aufgearbeitet. Doch nicht bei allen Delikten gehen die Zahlen zurück. Um mehr als 60% angestiegen sind die erfassten Fälle von Herstellung, Besitz oder Verbreitung von Kinderpornografie. 11.700 Verdächtige listete die Kriminalstatistik hier auf. Im Vorjahr waren es 6.500. Die Barcelona-Nachrichten vom heutigen 23. März 2020. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Corona-Krise und Separatismus, erster Teil. Der ansonsten renommierte Infektologe Oriol Mitjà hat einen extrem kritischen Ton gegen die Regierung Sanchez angeschlagen. Er fordert unter anderem den Rücktritt des Madrider Krisenstabes, des Comité de Emergencia, wegen dessen angeblich fehlerhaftem Umgang mit dem Coronavirus. Nun ist Herr Mitjà aber auch ein enger Vertrauter des Katalanisten Quim Torra und Mitglied von Junts per Cat. Und die Frage erhebt sich sofort, was dieser Mann denn bewirken möchte. Will er wirklich die Krise besser meistern als das Komitee in Madrid, das heißt mit besseren Maßnahmen? Torras Separatistenverein fordert ja seit Tagen die Isolation Kataloniens gegen Restspanien. Und genau da liegt der Zynismus dieser Leute. Sie haben mit ihrer Forderung nun eine Virologenautorität, Herrn Mitjà, auf ihrer Seite und somit ein separatistisches Wurfgeschoss gegen Madrid. Wenn wir Katalanen am Virus sterben, so lautet die sublime Botschaft, dann ist Madrid schuld. Eine doch recht ekelhafte Madrid ist an allem Schuldinstrumentalisierung der Coronavirus-Krise. Wir sagen Pfui. Ein Umfrageergebnis der in Barcelona erscheinenden Tageszeitung El Periódico. Auf die Frage, glauben Sie, dass die ökonomischen Maßnahmen der Regierung Pedro Sánchez gegen die Coronavirus-Krise ausreichen werden, antworteten 30% mit Sie ja, aber 70% mit No nein. Das ist das Ergebnis, veröffentlicht in El Periódico vom 19. März 2020. Thema Cacerolada, Topfschlage-Proteste. Mittwochabend, 18. März. Pünktlich um 21 Uhr zu den abendlichen Hauptnachrichten begann es in ganz Barcelona und auch an vielen Orten in Spanien zu scheppern und zu krachen, denn es gab eine Cacerolada, das heißt, die Leute gingen auf ihre Balkone oder stellten sich in ihre offenen Fenster oder vor die Haustüren und erzeugten Lärm durch das Schlagen auf Topfdeckel, Blechteile, Kuchenbleche und was sie gerade so hatten. Denn es sprach der König Philippe VI. Zu seinem Volk. Es war die erste Botschaft seiner Majestät, seit die Coronavirus-Krise ausgebrochen ist. Inhaltlich elegant und gleichzeitig nichtssagend rief der Monarch zum Widerstand gegen die Seuche auf, sprach von vereinten Kräften, Opferbereitschaft, Hilfe für die am meisten Betroffenen, dankte dem Personal in Krankenhäusern und der Polizei und so weiter. Merkels Rede vor 2 Tagen war nicht anders. Und die Menschen würden es ja auch gerne danken, wenn sie starke, aufrechte, wissende, humanistisch eingestellte politische Leitfiguren hätten. Doch im Falle Spaniens steckt die Königsfamilie und damit die ganze Institution in einer tiefen Krise und ist stark angeschlagen. Just vor wenigen Tagen kamen neue Skandale von Juan Carlos, dem Vorgänger des jetzigen Königs, und dem Vater Philippes ans Tageslicht. 100 Millionen Euro von den arabischen Kopfabschneidescheichs hatte der saubere Monarch vor Jahren offenbar als Schmiergeld erhalten und am Fiskus vorbei auf Konten in Steuerparadiesen deponiert. Juan Carlos, gib das Geld raus! Gib das Geld an die Gesundheitsbehörde zur Virusbekämpfung, war eine der Forderungen der Cacerolada-Protestierer am vergangenen Mittwochabend. Separatismusaktivitäten in Zeiten der Coronavirus-Seuche. Die Regierung in Madrid forderte vom katalanischen Präsidenten Quim Torra am Freitag mit energischen Worten ein Minimum an Loyalität in der momentanen sanitären Notlage, in der das Land sich wegen der Coronavirus-Pandemie befindet. Torra entfaltet momentan eine hektische Aktivität, um den spanischen Staat bei europäischen Institutionen anzuschwärzen. So schrieb der Mann am Donnerstag Briefe sowohl an das Europäische Parlament als auch an die Europäische Kommission, in denen er seine Unzufriedenheit mit Madrid ausdrückte und seiner Forderung nach einer separaten Isolierung Kataloniens zu Spanien Nachdruck verlieh. Das Meinungsforschungsinstitut CEO, Centro de Estudios de Opinión, veröffentlichte am selben Tag das Ergebnis einer Umfrage, die zum Ergebnis hat, dass die katalanische Bevölkerung insgesamt die Arbeit der Zentralregierung in Madrid unter Pedro Sánchez besser bewertet als die von Quim Torras Landesregierung. Bleiben wir beim Thema Meinungsumfrage zum Thema Independentismo. Insgesamt ergibt die Umfrage des CEO, übrigens ein katalanisches, von der Generalitat abhängiges Institut, dass Torra in der Beliebtheitsskala nach unten gerutscht ist. 3,8 Punkte gegenüber 3,95 im November. Oriol Junqueras ist der am besten bewertete katalanische Politiker mit 5,58 Punkten. Der gleichen Umfrage zufolge würden die separatistischen Parteien auf 44,9% kommen, während die nicht-separatistischen Wähler 47,1% erhielten, wenn Wahlen wären. Thema Rathaus und Seuchenmanagement. Auf Bitten von Bürgermeisterin Ada Colau installierte die UME, das ist die Unidad Militar de Emergencias, das militärische Einsatzkorps für Katastrophen und Notfälle, ein zeitlich befristetes Lager für Obdachlose auf dem Messegelände der Feria de Barcelona an der Plaza España. Bisher hatte der Einsatz der Armee sich auf den Flughafen El Prat, den Hafen und die Einrichtungen der Zentralverwaltung beschränkt. 2640 Soldaten sind ab Freitag vergangener Woche an 55 Orten im Einsatz, etwa zur Desinfektion von Altersheimen, Krankenhäusern und Gefängnissen. Weiteres zum Thema Corona-Seuche in Barcelona. Inzwischen werden Hotels und Touristenappartements in Barcelona zur Einquartierung von Corona-Infizierten und auch zur Umlegung von sozial benachteiligten Familien umfunktioniert. Etwa das 5-Sterne-Hotel Cotton Hotel wo eine Isolierstation für Corona-Infizierte eingerichtet wurde. 200 Touristen-Apartments sind bisher von der Maßnahme betroffen. Thema Krise und Kultur. 10 Millionen Euro Soforthilfe hat die Generalitat für den Kultursektor in Barcelona locker gemacht, nachdem am Tag zuvor das Rathaus eine ähnliche Maßnahme beschlossen hatte. Die Rede ist von zinslosen Krediten von 30.000 bis 200.000 Euro an Kulturinstitutionen, um sie vor dem Konkurs zu bewahren. Es geht hier unter anderem um den Palau de la Música, aber auch um die städtischen Bibliotheken und andere kleinere Kultureinrichtungen, kleine Theater und Musikhallen und so weiter. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Sag, was ist nur los mit dir, mein Freund, du wirkst auf mich. Und das nicht erst seit ein paar Tagen. So mutlos und total niedergeschlagen. Fühlst dich ausgebrannt und leer, nichts will dir glücken. Kannst kaum noch schlafen, dazu tausend Sorgen, die dich drücken. Ich kenne das, bin selbst so eine trübe Tasche wie du. Ich hab auf depressive Schiebe. Lass dir von mir sagen, wenn dich mal wieder etwas ganz tief unterzieht und auch noch Zweifel, Angst und Kummer an dir nagen, dann sing doch so, wie ich ein Lied ja. Dein Selbstvertrauen wiedergeben. Doch für mich ist Singen mehr, es ist mein Leben. Ich kann auch gar nichts anderes, hab die meisten Dinge, die ich mal konnte, längst erlernt, seitdem ich nur noch singe. Kannst dich sagen, wer mich so fragt. geschehen. Singend hab ich gelebt, singend will ich auch sterben. Muss dabei ja nicht unbedingt geradeaus ne Bühne stehen. Und am Ende unserer Sendung, wie immer Kino, auch in diesen Coronavirus-Confinamiento-Zeiten, wo wir alle eingesperrt sind, ist Kino natürlich sehr wichtig. Kino nicht in dem Sinne von, dass man in ein Kino gehen kann, sich da in einen großen Saal setzt. Das fehlt mir natürlich persönlich sehr, sehr, weil ich ein leidenschaftlicher Kinofan bin, ein Kinogänger, aber immerhin, wir haben Internet, wir haben Fernsehapparate, wir haben Satellitenempfang, wir haben Netflix, wir können also alles Mögliche sehen. Den Film, den ich heute empfehlen möchte, den habe ich noch nicht ganz gesehen, aber da gibt's kein Vertun, das kann kein schlechter Film sein. Es gibt da eine 10-minütige Preview auf YouTube, die kann ich sehr empfehlen, da habt ihr einen tollen Eindruck, was da an Naturereignis Aretha im ganzen Film auf einen zukommen wird. Amazing Grace. Regie Sidney Pollack und Alan Elliott. Aretha Franklin in einem mitreißenden Konzertfilm. Ja. Sogar Mick Jagger war da, ganz hinten im Publikum. Die Rede ist von einem Konzert. 1972 trat die 2018 verstorbene Soul-Königin Aretha Franklin zusammen mit dem Southern California Community Choir und Reverend James Cleveland in der New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles auf. Die Tonaufzeichnung mit dem Titel Amazing Grace sollte zu einem der erfolgreichsten Live-Gospel-Alben avancieren. Franklin bekam einen Grammy. Das Filmmaterial, das Regisseur Sidney Pollack während des Konzerts aufgenommen hatte, sollte als Doku erscheinen. Es kam aber anders. Technische, erst durch Digitalisierung zu lösende Probleme führten dazu, dass der sehenswerte Film erst jetzt in die Kinos gelangt. Jetzt heißt also, die Rede ist von Anfang März, mittlerweile sind alle Lichtspielhäuser geschlossen, wie wir wissen. Aber wir hoffen, dass im Mai die Kinos wieder aufmachen können und dass dann Amazing Grace allüberall auf der Welt in die Kinos kommt. Er ist eine Art Work in Progress, dieser Film, insofern seine Entstehung offenbar Teil des Werkes ist. Immer wieder gibt es Fehler, es finden sich Kameraleute im Bild, es wackelt und ruckelt. Alles wirkt auf sympathische Weise unprofessionell. Das eigentliche Highlight freilich ist die wunderbare Stimme Aretha Franklins, die Stücke wie Never Grow Old oder Holy Holly darbietet. Das überwiegend schwarze Publikum reagiert mit Jubel und Tanzen bis zur Ekstase. Ja. Einmal erzwingt ein umgekipptes Glas Wasser eine Pause. Reverend Cleveland kommentiert mit einem lakonischen Amen to the technical problems. Arithas Vater betritt die Bühne, spricht von dem ungreifbaren Etwas, das seiner Tochter Können ausmache. Dass Popmusik, wie wir sie kennen, einen wichtigen Teil ihres Ursprungs im Gospel afroamerikanischer Prägung hat, das weiß nicht nur Mick Jagger. Dieser Film ist ein Beleg dafür. Liebe Kinofreundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, sobald Sie Gelegenheit haben, sehen Sie sich diesen Film an. Für mich persönlich ist Aretha Franklins Stimme eine der größten Stimmen aller Zeiten. Jo. Amen. Amazing grace that saved a wretch denjenigen, die sich jetzt zu Hause durch die Ausgangssperre langweilen und der deutschen Sprache genügend mächtig sind oder sie lernen, denen empfehle ich die Audiothek der ARD. Die ist ganz einfach zu finden und da habt ihr 100.000 tolle Audios über alle möglichen Themen. Ihr geht also zu ard.de. Dann geht ihr oben auf die Leiste zu Radio und schon seid ihr in der ARD-Audiothek. Das erste Angebot heißt Entdecken und da bekommt ihr Radio-Features zum Thema Dschihad oder Coronavirus oder Radiowissen, dann Themen aus dem Weltspiegel. Es gibt ganz tolle Features über alle möglichen weltweiten Themen. Dann habt ihr unsere Favoriten. Da habt ihr viele Episoden zum Thema Krimis, Bestseller- und Klassikerbücher zum Hören zum Beispiel. Da könnt ihr euch Hörbücher und Hörmaterial runterladen, während ihr in der Küche spült oder Gymnastik macht zu Hause. Dann gibt es unter der Rubrik Themen die aktuellen Sachen. Hier zum Beispiel Corona, Aktuelles und Hintergründe. Und ihr habt die meistgehörten Liste. Auch da ist dann an erster Stelle Masken können andere schützen, Hinweis des Virologen Christian Drosten, der hat mehrere Podcasts, die sind zum Teil alle 30, 40, 50 Minuten lang. Ein Hörspiel von Agatha Christie ist heute im Angebot, Legale Tricks, Krimi um einen untreuen Staatsanwalt. Dann der neue Tatort-Krimi der ARD, der heißt Wetterleuchten, Mord im Versuchsgebiet zum Grundeinkommen. Ja, auf Platz 6, das Wetter vor 15 Jahren, heiter verwirrende Liebesgeschichte. Dann auf Platz 8 zum Beispiel, Anne Will, der TV-Talk als Podcast, Deutschland im Ausnahmezustand, gewinnen wir den Kampf gegen Corona. Wer auf sowas steht, auf Talkshows, der hat da also jede Menge zu hören. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch in die Themenleiste gehen. Da habt ihr Rubriken wie Corona, Hörspiel, Wissen, Doku und Reportage, True Crime, Comedy und Satire, Gespräche und Interviews. Ihr habt eine Kinderseite, Politik und Hintergrund, Politik und Geschichte, Wirtschaft, Gesundheit, Religion und Sinn, Literatur, Medien, Sport, Meinungen, Kommentare. Es gibt alles, alles Mögliche dort zu entdecken. Ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, und euch, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, viel Spaß beim Entdecken, beim Reinhören und wie gesagt, ich empfehle das in Coronavirus-Zeiten. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen gefallen, hat Ihnen ein bisschen Mut gemacht, vielleicht auch Sie ein bisschen kritisch werden lassen. Ich hoffe, nicht allzu viel Angst gemacht und genießen Sie das Leben daheim. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie glücklich. Bis nächste Woche. Adeo, agur. Die heutige Sendung wird ab morgen Nacht im Podcast sein unter www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss. Das mit dem Glücklichsein einfach nur glücklich sein, das ist wie fliegen können so leicht, breitet die Arme aus und fliegt zum Fenster raus und dreht eine Runde übers Haus. Du musst nicht schlau sein, ohne Kraft haben's die Schwächsten schon geschafft. Und selbst dein schweres Los wird schwere. Gelingt dir der Clou und flieg in die weite Welt hinein. So einfach ist es. Glücklich sein. Ja, ist doch ein schöner Ausklang der Sendung, oder?